Und da sind wir wieder zu unserer Buchbesprechung, das Seminar zum Thema Berserk. Ja, moin, moin und hallo. Bitte setzen Sie den Kamin auf, nehmen Sie ein Glas Wein und hören Sie uns ganz geschickt hier zu. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal auch wie immer so das Schritt für Schritt durch, Chapter für Chapter und gucken, was in der Geschichte passiert und was wir als Fazit daraus schließen können. Der Band beginnt ja damit, dass Guts der Kaska hinterherläuft und dann so diese Schneedämonen abschlachtet. Da zeigt sich dieser innere Konflikt und auch dieser äußere, ne? Das heißt, schwenkt zwischen dem Beschützen und seinen Rachengelüsten im Endeffekt. Und ja, es wird ganz nett dargestellt. Man sieht auch, dass Guts vollkommen am Ende ist. Also, dass er das nicht lange durchstehen kann. Na, die ganze Zeit jemanden zu beschützen, ist schon mal eine ganz andere Klasse, als sich selbst zu beschützen. Mir gefällt das auch, die Situation jetzt auf den ersten Seiten. Da, wo er, nachdem er sie gerettet hat und das Hemd hochhebt und ihre Brust sieht, schaut er einfach mal kurz hin und macht die Augen zu. So ganz erschöpft irgendwie. Und er merkt, dass in diesem Moment realisiert, okay, ich werde die Frau, die ich liebe, nie wieder haben. Ich kann nie wieder mit ihr, du weißt schon, Koritus vollführen. Ficky, ficky. Genau. Und ich muss sie im Film beschützen. Und dann hat er auch direkt ein Flashback, wie sie auf dem Ross reitet, nach vorne, als der krasse General. Und ihm wird bewusst, dass er wahrscheinlich sie nie wieder heilen wird. Ich glaube, dass dieser Moment die letzte Hoffnung in Guts gestorben ist, dass Kaska wieder okay wird. Ja, aber, er hat auch dieses Gefühl gehabt, okay, jetzt wo Kaska wieder da ist, hat er sich gedacht, wird alles wieder gut. Aber nein, also Kaska ist nur ein leerer Geist. Also er beschützt das, was am Ende noch von ihr übrig geblieben ist. Aber so wirklich ausfüllen tut es sie nicht, ne? Es geht ja dann weiter und das ist das, was mich persönlich ein bisschen gestört hat. Kaska rennt wieder von ihm weg, weil sie hat ja Angst vor ihm und trifft dabei Reisende und wie muss es natürlich kommen? Diese Reisende wollen sie vergewaltigen und in diesem Moment denke ich mir, okay, Sakura ist schon unnützer als Kaska, aber Kaska geht mir auch so mittlerweile auf die Nerven, weil die halt dauernd gerettet werden muss und auch obwohl Guts ja bei ihr ist, wird das nichts dran ändern. Sie wird immer wieder weglaufen, sie wird immer wieder von irgendjemand vergewaltigt werden wollen und immer muss er irgendwie zu Tat streiten, das ist doch langweilig. Ja, wie gesagt, sie ist im Endeffekt eine Plot-Device. Also das Einzige, also ihre einzige Funktion ist es, die Charakterentwicklung von anderen Charakteren zu beeinflussen, in dem Fall halt von Guts und später halt noch von ein paar anderen Charakteren. Aber ja, sie bietet halt nicht wirklich viel. In meinen Augen ist sie ab diesem Zeitpunkt, also schon lange halt nur eine Plot-Device. Aber mich hat eher genervt, dass wir wieder diese Vergewaltiger-Typen haben, ne? Diese Vergewaltiger-Fressen auch, die immer gleich aussehen irgendwie, ne? Die sitzen da immer im Wald, warten auf irgendetwas und dann kommt eine Frau daher und dann wollen sie vergewaltigen. Außer, also wenn jetzt Susie Grime oder so kommen würde, die würden dann die Finger davon lassen, ist ja klar, aber... ja, natürlich. Also es war auch so ein Lost Children-Arc. Wir haben dann eine Wiederbegegnung, eine Vereinigung mit Fanice, Sorpico und diesen kleinen Jungen, den wir beide absolut hassen. Und anscheinend, okay, Guts formt sich eine Gruppe. Was ist hier los? Ja, also Guts lässt anscheinend wieder näher zu. Aber eins muss ich sagen, ich finde diese Gruppe, ne, 100-mal besser als die im Golden Age Arc, weil ohne Scheiß, ich finde, Mula konnte irgendwie keine wirkliche Verbindung aufbauen, ne, von Lisa zu den Golden Age Charakteren, außer natürlich Kaska, Guts und so. Die anderen, die Charaktere haben mich im Golden Age Arc halt einfach nicht wirklich gejuckt. Aber hier hat man halt wirklich gemerkt, okay, Mula hat sich auch verbessert in Sachen, Schreiber halt, ne? Und dann schwingen wir rüber zu einer Kriegsszene von, ich glaube, Mitländern gegen die Kuschanen. Und es sieht zwar sehr schlecht aus und man denkt, okay, warum sollte ich mich jetzt für diese Mitländer interessieren? Warum wird das eine Szene gezeigt, wo sie abgeschlachtet werden von den Kuschanen? Okay, Kuschanen sind vielleicht eine große Bedrohung und sie werden dann auch eine sehr große Rolle spielen, was sie es ja eh schon tun. Aber es dient nur dazu, um die Falken einzuführen, beziehungsweise die neuen Falken, die dann vor allem mit komischerweise Zod angeführt werden. Und Zod hat hier irgendwie mehr oder weniger jetzt die Aufgabe von Guts übernommen. Er stürmt voran als Erster, macht alle platt und dann kommen die restlichen Falken. Ja, also das ist halt Griffiths Gate Troop. Ist ganz nett mit anzusehen, aber ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich halte nicht besonders viel von diesen Kämpfen, die halt ständig von Griffith ausgehen, weil es sind im Endeffekt nur Panels, die wirklich schön aussehen, aber die halt so langsam, dass man sich denkt, fuck, also muss das wirklich sein, Jura? Also klar, die Zeichnungen sind mega gut, aber die Story entwickelt sich halt bei diesen Kämpfen nicht. Ich glaube, diese Szenen sollen nur dazu dienen, um zu beweisen, dass diese neuen Gefolgsleute von Griffith, also die neuen Falken, sehr krass sind, sehr kampffähig. Und ich meine, schon bei der ersten Begegnung, bei ihrem ersten Auftritt, habe ich gedacht, okay, das sind winzige Typen. Lass doch mal als Autor die Leser im Dunkeln tappen. Wir können uns schon denken, wenn sie Griffith folgen oder Griffith sie aufnimmt, dass sie stark sein müssen, du musst es uns nicht unbedingt zeigen. Das nimmt uns Platz von der Story weg. Das können wir viel sinnvoller investieren. Aber genau, ja, das meine ich ja. Genau diese Szene sehen wir ja noch dutzende Male später. Also, Guts und seine Gefährten betreten unten einen Wald und sie sehen dort Orks. Ah, warte mal, willst du nicht erst über den Midländer reden, der dann halt in die Kreise von der Falken geführt wird? Der wird ja mehr oder weniger als Praktikant aufgenommen da. Und man stellt auch weitere Figuren der Falken vor, wie dieses Mädchen, was Gedanken liest. Ja, ich finde es eher nicht so interessant, weil das soll halt eher zeigen, wie krass schwul Griffith geworden ist. Der Typ ist ein No-Name. Also der ist im Endeffekt nur da, um Griffith halt krass darzustellen. Der ist ja keine Person, der ist einfach nur eine Kamera, die das einfängt. Genau. Ich finde das Mädchen Sonja hochinteressant, weil man weiß bis heute nicht im Manga, wer sie wirklich ist und was ihre Funktion ist. Aber sie ist ein sehr mysteriöser Charakter. Manche sagen, sie ist irgendwie so die Tochter von Guts. Andere sagen, irgendwie, die ist was anderes. Also sehr interessanter Charakter. Von der kann man eigentlich, glaube ich, noch viel erwarten. Okay, gehen wir zurück zu den Orks. Das ist das Spannende an dem Band auch gewesen, denke ich auch. Genau, ich glaube, das ist auch das Spannendste. Und das fand ich geil am Band. Weil diese zwei Bände hatten wirklich alles, was ein Dark-Fantasy-Manga ausmachen sollte. Wir hatten Orks, Trolle, wir hatten fucking Magie, wir hatten Hexen, wir hatten Sex, Drugs und Rock'n'Roll und Guts. Guts, sein langes Ding-Dong. Also wirklich, ja, wirklich alles Sachen Dark-Fantasy. Das ist wirklich ein toller Band und vor allem das Worldbuilding, ne, wie es auch ausgebaut wurde, fand ich auch sehr interessant. Ich muss auch persönlich sagen, jetzt meine Lieblings-Arc hieß Gold Age-Arc, einfach weil ich mich zu sehr verbunden gefühlt habe, weil ich dadurch zu Berserk gefunden habe. Aber ich finde, danach kommt Band 12 und 13, weil es mit dem Fantasy in Dark Fantasy einfach perfekt spielt. Und vorher war das eine brutale Gewalt und Vergewaltigung. Und jetzt ist, hey, wir haben diese ganze magische Welt. Und vor allem, wie es halt anfängt, sie werden von einem Troll attackiert. Du denkst dir, okay, vielleicht ist es ein Apostel, aber nein, es ist ein Troll. Und dann kommt noch eine Hexe dazu und sie hat einen Elfe dabei. Und denkst dir, wow, was geht hier ab? Das ist ja kein Apostel-Scheiß, sondern das ist wirklich magische Charaktere, mythologische Figuren. Endlich, Mann, endlich. Also, wir hatten bisher nur Elfen, ne, und das war's, aber jetzt nach und nach werden halt wirklich so diese ganzen mystischen Figuren wie Trolle und Elfen und keine Ahnung. Und eine Szene fand ich ganz witzig, das war wie Schirke, ne, die kleine Hexe, wie sie sich schützen wollte von den Orks. Die hat so einen Kreis gemalt, ne, um sich herum. Das hat mich ein bisschen so an SpongeBob erinnert. Ja, dich auch? Bei mir auch. Ja, Mann, das war schon witzig, ja. Ich fand aber ganz lustig, dass, also es hat auch ein bisschen für Komik gesorgt, weil dann werden sie ja von diesen ganzen Golems umzingelt und ein Kleiner läuft auf den Jungen zu und will umarmen. Und ich denke mir als Leser, okay, das sind wahrscheinlich Golems, die sind gutmütig, die beschützen nur das Haus der Hexe, aber sie töten halt nicht. Und da kam diese Brutalität von Guts heraus, von überhaupt Berserk. Und das heißt, okay, wir kennen diese Golems nicht, aber sie machen einen bedrohlichen Eindruck, lass uns die mal jetzt mal abschlachten. Da kollidiert die eine Hälfte von Berserk, wo es heißt, diese Welt ist nur pure Gewalt. Und die andere Hälfte von Berserk, wo es heißt, okay, wir haben auch eine Welt voller Wunder und Hoffnung. Lass es doch einfach auf dich zukommen. Der Golem muss doch nicht böse sein. Warum schlachtest du ihn ab? Diese zwei Gedankengänge, diese Mentalitäten haben einfach jetzt sich gekreuzt in diesem Band. Ja, finde ich auch ein sehr interessanter Punkt. Ah ja, stimmt, ich habe jetzt vergessen, magische Waffen wurden noch eingeführt. Ne? Talismane und so. Ich fand auch ganz nett, ja, das Worldbuilding, dass wir das Diesseits und das Jenseits haben und dass wir so eine Zwischenwelt haben, wo sich beide Entitäten bewegen können, also sowohl mystische Wesen als auch sterbliche menschliche Wesen. Dass es darüber hinaus halt noch sowas, so eine Art wie Himmel und Hölle gibt. Und so kann man ja auch diese ganzen mystischen Dinge erklären, ne? Auch, dass der weiße Falke, der eigentlich irgendwie der dunkle, schwarze Falke ist, etabliert wurde, dass er auch ziemlich, ne, dafür gesorgt hat, dass es jetzt so ist, wie es ist, dass sich die Welten immer miteinander verschmelzen. Ist auch gut, dass das Ganze so mehr oder weniger erklärt wurde und dass es nicht einfach so zu nichts kam. Was ich mir halt dabei dachte, ist, dass diese magischen Waffen und diesen Talisman, die sie ja von der Hexe bekommen, dass das bitter nötig war. Weil ich meine, wie oft stellen die sich Apostel und so ein Kram? Sie haben doch jetzt mittlerweile als ganz normale Menschen keine Chance. Klar, Guts findet immer irgendwie einen Weg, den Berserker in sich rauszulassen und alle abzuschlachten, aber seine Begleiter werden doch direkt sterben und das war ein notwendiges Mittel. Das ist wie die Anführung von Haki in One Piece, wo man denkt, ja, okay, wie sollen die jetzt diese Logia-Früchte-Typen besiegen? Ach, Haki ist ein System, dass man das so und so löst. Ja, macht ja Sinn. Und so ist auch ein Berserk. Ach, du kommst nicht gegen diesen großen Gegner weiter, aber die Story muss ja weitergehen und du musst immer stärker werden. Geben wir dir einfach magische Waffen. Warum nicht? Genau, aber ich fand auch gut, dass die neue Charakter angeführt wurden und das gab es jetzt in so einem kleinen Team, ne? So ein kleinen Team durch die Wälder streift und durch die Lande. Ja, die Strohhüte. Ja, genau, die Strohhüte. Ja, die Fairy Tale-Mitglieder. Nee, aber wie gesagt, fand ich ganz nett, weil, ganz ehrlich, Guts musste die ganze Zeit Kiaska beschützen und jetzt hat er halt andere Charakter, die dafür sorgen, dass Kiaska halt beschützt wird und Guts kann an sich ein bisschen lockerer werden. Und ich sag dir eins, das wird ziemliche Auswirkungen auf seinen Charakter haben, aber auch die anderen Charaktere werden ziemlich viel von Guts mitnehmen. Das ist so ein Geben und Nehmen und das finde ich immer gut in der Handlung, ne? Wenn die Charakterentwicklung nicht nur von einer Seite kommt, sondern wenn beide Seiten, ne, davon profitieren im Endeffekt. Und das ist hier in dem Fall der Fall gewesen. Von der Story ist es so, nachdem sie ja diese magischen Talismane um Schwerter bekommen, gehen sie dieses Dorf und wollen dieses Dorf von diesen ganzen Trollen befreien. Und da fand ich eine ganz starke Szene, dass die Charaktere erstmal klarkommen müssen mit ihren neuen Ausrüstungen. Okay, ja, ich habe jetzt das Schwert, damit kann ich den Wind kontrollieren und ich kann es nicht nur nutzen, um Sachen zu zerschneiden, sondern kann damit auch begrenzt levitieren, schweben. Und dann haben wir halt diese Hexe, wo wir davon ausgehen, dass sie vielleicht so ein Supporting Character ist und sie vollführt einfach so eine richtig mächtige Attacke. Und da denkst du dir so, wie overpowered kann ein Charakter sein? Ich meine, sie mit dem, was sie macht, klar, sie braucht Vorbereitungszeit, um ihren Bankkreis aufzubauen und sie muss dabei beschützt werden, aber von der reinen Zerstörungskraft ist sie da mindestens auf Gastniveau, wenn nicht sogar mehr. Ja, also ich fand auch die Szenen mehrheitlich in mehrfacher Sicht wichtig, weil zum einen wurde gesagt, dieses Band, ne, zwischen Schirke, der Hexe, der kleinen Hexe und den Mitgliedern aufgebaut. Die Charakter konnten ihre neuen Waffen austesten, konnten ein bisschen trainieren, ne, gegen diese mystischen Wesen auch. Und Schirke ist auch dazu da, um Guts Berserker zu bändigen. Deswegen war es wichtig auch, dass sie quasi in diese Gilde kommt oder ne, diese Gruppe halt. Ja, das ist also, das fühle ich auch so an. Ich meine, das ist eine kleine Gruppe und sie geht auf verschiedene Quests. Jetzt hat das dieses Monster-Hunter-Feeling. Okay, vielleicht ein bisschen Fairytale, aber ohne diese ganze Scheiß-Magie und Freundschaftsscheiße. Aber ja, es nimmt Auszüge eines klassischen RPGs in Gern für mich. Allein das Worldbuilding in diesem Arc ist besser als alles, was von Fairytale kommt. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Okay, was interessant ist, nachdem er ja diesen riesigen Troll besiegt hat, taucht ein weiteres mythologisches Wesen auf. Und zwar ein Kelpie. Und dieses Kelpie hat mich total an Monster Hunter irgendwie erinnert, weil das ist halt kein Troll, der irgendwie menschlich rüberkommt, sondern ist einfach eigentlich nur ein Wesen, was im Wald spazieren können wie ein Reh. Aber das ist total gefährlich und reizbar. Hier an dieser Stelle war das nicht dieses, okay, da kommt ein Monster und tötet uns, sondern das, ey, die kämpfen gegen Tiere, Pokémon. Ja, genau. Ich glaube sogar, Miura ist Fan von Monster Hunter. Deswegen könnte schon sein, dass er da RPG-Elemente eingebaut hat. Schirke geht ja in diesen Art Avatar-Modus und kommuniziert dann mit anderen Hexen, beziehungsweise mit ihrer Meisterin. Ne, mit den Elementargeistern, so war das. Und da haben wir auch noch einen ganz schönen Aspekt in die Geschichte reingepackt, dass auch sie ist zwar total mächtig, aber sie ist halt downgesided, weil jedes Mal, wenn sie ihre Kräfte benutzt, riskiert sie dabei, eine leere Hülle zu werden, also ins Koma praktisch zu fallen. Und dadurch haben wir einen sehr mächtigen Charakter, der vor allem der auch als Ratgeber funktionieren wird für die ganzen mystischen, magischen Angelegenheiten. Aber sie ist trotzdem im Kern immer noch ein kleines Mädchen, verletzbar und riskiert sehr vieles auf dieser Reise, was halt von außen nicht so rüberkommt. Ja, ich finde auch bei solchen Handlungen immer wichtig, bei solchen Fähigkeiten immer wichtig, dass die Fähigkeit an sich eine gewisse Downside hat. Ne? Entweder, dass du irgendwie Verletzungen erleidest oder dass du irgendwie ins Koma fällst oder keine Ahnung, dass du an Lebenszeit verlierst. Aber mein Kritikpunkt daran ist halt oft, okay, die Charaktere verletzen sich, aber es hat halt keine Auswirkungen auf den Plot oder auf den Charakter an sich. Das ist halt mein großer Kritikpunkt. Das ist wie mit Ruffy, der irgendwie ständig Gear 2 eingesetzt hat. Damals hat man noch gesagt, okay, der verliert an Lebenszeit, wenn er es irgendwie 100 Mal einsetzt. Und ja, jetzt hat man diese Tatsache halt vollkommen vergessen. Berserk geht bisher in eine ähnliche Richtung mit diesen Fähigkeiten. Kaska und Fanice dringen dann in eine Höhle ein und dann heißt es, okay, shit, wenn wir nicht abhauen, wird in uns eingedrungen. Und die Trolle sind nicht nur irgendwelche scheiß Trolle, die Kinder entführen und Menschen töten. Nein, sie mögen auch Sex und die Liebesfrau zu gewaltigen. Warum nicht? Woo! Ja, scheiße, Mann. Wenn du dir denkst, okay, bleib mal jetzt ernst. Nein, wieder Vergewaltigung. Vergewaltigung. Wir brauchen einen Vergewaltigungspanda als festen Charakter. Den Anti-Vergewaltigungspanda in Berserk aus South Park. Sexuelle Belästigung. Jungs, Panda. Jedes Mal, wenn einer vergewaltigt, kommt der vorbei. Ja, genau. Auf jeden Fall, wir haben dann eine Gotthand, die sich in der Welt der Menschen manifestiert. Und die stattet Guts mal so einen kleinen Besuch ab, aber der lässt sich davon nicht beeindrucken. Am Anfang wurde er ziemlich hart geschwächt, aber später verbrennt er sie halt. Ich möchte sagen, also er hat ja gegen diesen Apostel ja nicht gekämpft. Und wir haben auch eigentlich nichts wirklich von der erfahren. Wir können immer noch raten, dass sie vielleicht damals eine Hure war und alles drum und dran. Aber sie kriegt jetzt hier in dieser Begegnung mehr Charakter. Liegt auch daran, dass sie eigentlich mal spricht und zeigt, was für eine Persönlichkeit sie hat. Sie ist in dieser Situation auf jeden Fall die Dominante. Sie ist aber auch beeindruckt von Guts, dass er so weit gekommen ist überhaupt, obwohl er eigentlich schon längst tot sein sollte. Irgendwie, ich will nicht sagen, dass sie sexuell von ihm angezogen ist, aber sie ist von ihm fasziniert. irgendwie, sage ich jetzt mal, als Mensch, als Wesen. Ja, ich denke, es ist auch ein Charakter, der sich stark nach Emotionen sehnt. Und Guts, naja, Guts hat eben alles, was dazugehört. Wut, Hass, Schmerz, Liebe, und die steht halt voll auf dem Scheiß. Ja. Aber da hat man wieder diesen sexuellen Touch auch, ne? So, da verbrennt er sie und dann, wie du schon bist, ja dann zu einem Skull Knight, der sie rettet. Deus Ex. Machina, genau, Skull Deus Ex. Ich fand's übrigens lustig, als, ich weiß nicht, welche Seite das war, aber das war so im letzten Drittel, da waren die noch in der Höhle, nachdem er sie ja verbrannt hat, kommt ja Shanice, du weißt, wenn ich meine, ja, ist der nächste, wie gesagt, es tut mir leid. Hast du Chantal gesehen? Chantal, nennen wir sie jetzt Chantal, okay? Okay. Chantal Maria Pascal irgendwie beschwört dann den Gott der Fäulnis. Und da muss ich direkt an Cthulhu denken oder an so diese alten Götter von H.P. Lovecraft irgendwie. Man merkt schon, dass da auch Einflüsse von Moira genutzt wurden. Ich glaube, einiges ist ja echt so an H.P. Lovecraft angelehnt. Ja, stimmt. Also auch das Design der Monster. Könnte man schon meinen, okay, Yura hat sich da stark inspirieren lassen. Was ich nicht falsch finde, ne? Ich finde es ja eher gut, dass man diese Inspiration mit einfließen lässt und dass man halt so eine Art Referenz hat und sich denkt, okay, H.P. Lovecraft, nice, Yura. Nice boy, dieser Lovecraft. Genau. Und der Skull Knight hat ganz interessanterweise ein Gespräch mit der Hexe, und das heißt, wir können uns denken, das sind alte Bekannte. Wir kriegen nicht erzählt, woher die sich kennen, aber wir wissen jetzt, okay, von irgendwoher kennen sie. Und jetzt können wir eigentlich nur mutmaßen, was mit denen war. Vielleicht waren sie mal Geliebte, vielleicht waren sie nur Freunde oder Rivalen. Also ich denke, das könnte eine ähnliche Beziehung sein wie bei Guts und Schirke jetzt, dass sie in einer langen Reise gute Freunde waren. Es ist schwer zu sagen, aber meine Theorie ist ja, wie gesagt, dass er auch ein, auch ein Apostel war. Oder ist. Also, er ist ja nicht wirklich lebendig, weil die Hexe Flora, ne, die meint ja auch, hey, wieso hast du den Typen hierher geholt? Hast du irgendwie noch ein Herz oder nutzt du ihn aus? Das heißt, wir können nicht wirklich wissen, ob Geiserich, also ob der Skull Knight Guts helfen will oder ob er ihn für seine Zwecke ausnutzen will, um auch Rache auszuüben gegen die Godhand, weil er ist auch ein Feind der Godhand. Ja, also auch Zod natürlich mit dabei, und Zod kämpft wieder gegen seinen alten Rivalen Skull Knight, und ja, also Guts ist ja deutlich unterlegen, Kampf gegen diesen wer ist der Typ nochmal? Gutenberg? Nee. Ja, der Gutenberg mit seiner Bibel. Aber ja, dieser Drachenritter. Genau, von dem gibt's ja jetzt auch eine Light Novel, ne? Ja, auf jeden Fall, Guts ist halt ihm deutlich unterlegen. Im Zuge dessen, um ihn zu besiegen, bekommt er halt ein Power. Willst du nicht noch erwähnen, dass er sagt, hey, ihr Kerle, wagt es, euch Falken zu nennen, und dann greift er diesen Drachenritter an? Achso, ja, klar. Also, ich weiß nicht, was kann man dazu noch sagen? Also Guts findet das natürlich nicht gut, weil für ihn sind die Falken halt die Falken, und wenn dann irgendwie so komische Monster daherkommen, dann kann er sich damit nicht identifizieren. Er findet es absolut beschissen. Die treten auch ein bisschen so auf das Erbe, ne, weil die alten Falken wurden einfach ersetzt durch solche Monster, und das verletzt natürlich Guts ziemlich. Ja, und dann, wie gesagt, kriegt er dieses Power-Up, wie du schon meintest. Er kriegt eine schwarze Rüstung, die, glaube ich, ich habe es so verstanden, sie hilft ihm, seinen inneren Berserker zu kompensieren und zu kontrollieren und vor allem seine normalen Fähigkeiten zu verstärken. Er ist flinker, er ist stärker und er ist robuster jetzt. Genau, und er spürt keinen Schmerz. Also das heißt, wenn alle seine Knochen gebrochen sind, kann er halt immer noch kämpfen. Auch das fand ich vollkommen legitim. Ich meine, er hat vorher diese magischen, das Equipment bekommen, um sich mit magischen Sachen für Gegnern zu behaupten. Und jetzt hat er halt diese Rüstung, um gegen die Apostel überhaupt eine Chance zu haben. Aber das ist halt wieder der Punkt, wo ich meine, okay, das Drawback, ne? Er hat lauter Verletzungen, aber die haben halt keine Konsequenz. Also es hat halt keine Konsequenzen bezüglich Guts. Das ist genauso wie mit Deku, ne, aus Boku no Hero Academia, der irgendwie alle Knochen von sich zerstört. Aber im Nachhinein wird er halt wieder geheilt. Es ist halt immer dasselbe. Wieso führt man ein Drawback ein, wenn es dann sowieso wieder aufgelöst wird? Also irgendwie Konsequenzen muss es einfach haben. Und ja gut, aber bei Deku heißt es ja auch wiederum, du kannst deine Arme nicht benutzen, deswegen benutzt du jetzt nur noch die Beine. Ja, aber im Nachhinein wird ja wieder gehalten, dann kann er alles wieder benutzen. Was das dann geht, deine Meinung. Aber ich bin auch gleichzeitig der Meinung, dass es zu verkraften ist, weil ich habe jetzt die Geschichte, also Moira ist einfach an einen Punkt gekommen, wo die Gegner viel zu stark von ihm definiert werden, und es ist notwendiges Übel, sage ich jetzt mal, dass die Charaktere dieses beschissene Power bekommen und den Konsequenzen einfach mit dem Plot-Armor umgehen, weil sonst wären die schon längst tot und die Geschichte wäre vorbei. Ich glaube, das ist ein notwendiges Übel. Aber man merkt auch, dass hier Miura halt wieder mal recycelt. Also man merkt halt einfach oft in der Handlung, er recycelt gerne. Weil wir hatten am Anfang, ne, nach dem Golden Age, Kipchak hatten wir ja das Dragonslayer-Schwert. Ne? Da konnte Guts auch nicht mit diesem Apostel mithalten. Und boom, der holt halt diesen Klumpen da und besiegt den Apostel. Jetzt kann er wieder nicht mithalten, ne, gegen einen Apostel. Boom, zieht er eine Rüstung an, jetzt kann er ihn wieder besiegen. Ich glaube, wir haben schon alles zu dieses Arc gesagt. Ja, ich will noch abschließend sagen, es ist einer der besten Arcs, weil das Worldbuilding hier ausgebaut wird. Die Charaktere bekommen ihr Power-Up. Ja, es werden auch neue Charaktere eingeführt. Die Konflikte wurden auch deutlich, die ist quasi im Guts toben, ne, zwischen diesen Rachefeldzug und den Beschützen seiner liebsten Freunde und Gefährten. Ganz interessant. Und ein bisschen Charakterentwicklung für Guts war auch noch drin, für die anderen Charaktere. Also im Großen und Ganzen ein guter, runder Band mit allen möglichen Dingen, die man so an Berserk mag. Wenn ihr jetzt auch noch Berserk lesen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, dann haben wir für euch mal den ersten Max-Band. Es ist noch nicht zu spät einzusteigen, es ist nie zu spät. Fangt an, so wie ich, von null, vom ersten Band. Ihr werdet das nicht bereuen, der Manga ist echt toll. Yes, baby. Und dann sehen bzw. hören wir uns beim nächsten Mal, oder? Tschüssi.